Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor: ewige Trendsetter, die Kölner Band Can. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elbern. Thank you. Das Titelstück des Albums Flow Motion von 1976. Zu der Zeit war Damo Suzuki als Sänger schon wieder weg und Ken waren wieder zum Quartett geschrumpft. Gesang, wenn überhaupt, wurde ja abwechselnd von den Ken-Mitgliedern übernommen. Interessant an Ken ist auch, dass sie nie in irgendwelche Mietstudios gingen, sondern von vornherein in ihrem eigenen Inner Space Studio produzierten. Das war Konzept und auch Strategie, denn hier konnte sich der Sound voll entfalten. Ken baute sein eigenes Setup, das sich auch von anderen Studios der damaligen Zeit sehr unterschied. Alles fand in einem Raum statt und es wurde extrem viel mit Mikrofonpositionen experimentiert. All das, was heute wieder in angesagten Studios zum Alltag gehört. Ohne Zeitdruck konnte sich der Sound entfalten und Ken brauchten die Zeit, denn einige Sessions währten mehrere Stunden lang, aus denen dann nur Minuten verwendet wurden. Hören wir eine frühe Aufnahme mit Sänger Malcolm Mooney, Ken mit Soul Desert. Soul desert. Mushroom vom Album Tago Mago. Holger Tschucker hat hier eine spezielle Aufnahmetechnik angewendet, die sich auch später durch sein ganzes Solowerk zieht. Er täuschte technische Probleme vor und ließ die Musiker einfach spielen, um die Wartezeit zu überbrücken. Das nahm er dann auf und oft wurde das dann die Grundlage für das eigentliche Stück. Mit diesem psychologischen Trick entstanden dann auch viele Dinge, die nicht geplant waren, besonders brauchbar für eine Band, die eh fast nichts plante und sich darauf verließ, dass spontan etwas Brauchbares produziert wurde. Auch deswegen sind die Ken-Alben so unterschiedlich. Hören wir den Song Dizzy Dizzy vom Album Soon Over, Baba Luma. Thank you. Monster Movie war das erste offizielle Ken-Album. Hier hört man noch Einflüsse von Rockmusik und es gibt sogar eine Ballade, die eindrucksvoll von Malcolm Mooney gesungen wird. Gerade bei den frühen Ken-Alben wird klar, warum sie viele Jahre später so oft zitiert und auch teilweise kopiert wurden. Hört man sich beispielsweise mal Public Image Limited genauer an, dann tauchen hier viele Aspekte auf, die schon den Ken-Sound so einmalig machten. Das gleiche gilt für The Fall und eine ganze Gruppe von Alternative Bands. Hören wir Ken mit Mary Mary So Contrary. Don't Ken zu remixen ist keine leichte Aufgabe, das zeigt Herr Sampler Sacrilege von 1997, bei dem damals angesagte Remixer sich an Ken-Songs versuchten. Doch dem renommierten englischen Produzenten Pascal Gabriel ist hier ein kleines Kunststück gelungen, Ken in der Disco. Er hat den Song You Do Right in eine tanzbare Form gebracht und dennoch den Geist nicht zerstört. Hören wir vom Album Sacrilege seine Version von You Do Right. We'll be right back. Soul Sun, Sit Don't Stop, Kept on up to the top. Reached the summit, looked around, heartbeat was the only sound. The land afloat with milk and honey, girls and cars and sex and money. A spaceship flew across the sky, inside an astronaut softly cried. Does anyone here really understand what goes on in the heart of a man? Does anyone here really understand what goes on in the heart of a man? Ich habe es schon erwähnt, wenn Ken mal wieder ohne Sänger waren, dann haben sie halt selbst gesungen oder gesprochen, wie auf dem Album Flow Motion beim gerade gehörten Stück Cascade Walls, bei dem Michael Caroli den Text selbst sprach. Und typisch für Ken diese Epik und gleichzeitig die Ironie, die auch hier schön durch Geräusche demonstriert wurde. Das letzte offizielle Ken-Album Right Time erschien 1989 und bestand aus Sessions, die 1986 in Südfrankreich stattfanden. Bemerkenswert an dem Album ist nochmal die Stimme des ersten Sängers Malcolm Mooney. Darüber hinaus hat das Album nicht mehr viel mit dem alten Sound von Ken gemein. Hören wir von Right Time den Song On a Beautiful Side of a Romance. Summer and rumba, you say, yeah. We'll be right back. Dank Plattformen wie beispielsweise YouTube kann man sich am Netz durch die Musikgeschichte klicken. Und da gibt es ein denkwürdiges Video, wie Ken 1976 in der britischen Musiksendung Top of the Pops ihren Song I Want More spielen. Das hat was extrem Lustiges und auch Ironisches, da ja gerade die Disco-Welle grassierte und Ken da auch mal auf ihre ganz eigene Art und Weise mitmischten. Davon abgesehen, der Song ist heute noch klasse. Moonshake vom Album Future Days. Das war es doch schon fast im Soundcheck, in dem es heute um die Kölner Band Ken ging. Hören wir bis in den Nachrichten noch Tango Whiskey Man im Remix von A Guy Called Gerald. Thomas Alba war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.